Übertragung aktivier, die Musik ballern um vier. Da kommt Rufus auf einem Tier, das Deko ist fertig, Rufus reitet zu viel. Übertragung, Deck aktiviert, kein Boss mehr nach vier. Da steht das Deko auf und reitet auf Rufus Rücken nach Niffelheim. Übertragung aktivier, der Livestream läuft seit 19 Stunden. Und das Deko kann nicht mehr. Rufus ist fertig und sucht das Bett. Da liegt das Deko und hat die Übertragung in Niffelheim einfach deaktiviert. Übertragung aktiviert.